Damit dieser Bus auch weiterhin fahren kann, braucht er Geld. Falls ihr euch beteiligen wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Willkommen zum Omnibus mit Andreas Kessler. Und nicht nur Andreas Kessler, sondern wir haben heute einen Gast bei uns hier in der Sendung. Alter Freund und ehemaliger Arbeitskollege. Der einzige mir persönlich bekannte Mensch, der beim Fahren einer Harley-Davidson nicht komplett lächerlich aussieht. Jakob Kranz, guten Tag. Zu viel der Ehre. Donnerwetter, ne? Ja. Eigentlich müssen wir über Motorräder reden, oder? Müssen wir über Motorräder reden? Müssen wir auch. Wir können über alles reden. Wir alles, über alles was fährt, knallt, stinkt. Sag mal, wenn Holger gerade die Harley erwähnt, ja. Es gibt doch diesen Spruch, eine Harley mit einem richtig eingestellten Leerlauf hat ungefähr so ein Staccato wie ein langsam galoppierendes Pferd. Ja, das sind wahrscheinlich noch die alten Vergasermodelle. Also die neuen Fahrzeuge haben ja alle eine Einspritzung und dadurch haben die einen ganz anderen Standlauf und einen ganz anderen Motorlauf. Was ist das für Harleys? Muss aufpassen, Kessler ist Traditionalist. Ja, also das kommt auf die Betrachtungsweise an. Es gibt Leute, die sagen, steht drauf, kaufe ich mir, weil es passt zu meiner Handtasche. Und es gibt Leute, die sagen, oh nee, da ist ein Kabel dran, das ist mir zu modern. Fahren muss es. Punkt. Ja. Punkt. Ja. Jakob Kranz ist übrigens Lehrmann, als ich mir dann eine Transalp hatte ich mir geholt. Einen Zweizylinder V-Motor, 600 Kubik damals gehabt. Und da hast du gesagt, und das werde ich nie vergessen, ja, die gehen nicht kaputt, die Motoren. Die Russen hätten sich gewünscht, solche Motoren in ihre Satelliten eingebaut zu haben. Habe ich gedacht? Nee, aber der Motor aus der Transalp, der ist, also wie gesagt, echt legendär. Also diese 650er Honda V2 Motoren kriegst du nicht kaputt. Du, am Ende war es noch russischer Motor, ne? Ein halber Samorosch, ne? Nee, die fahren immer noch. Also das Ding fährt immer noch. Ich habe den auch abgegeben irgendwann. Ist ja der Motor aus der Transalp, dann ist er später in die NTV gebaut worden. Das ist die mit dem Kardan, die meistgefahrene Motorradkuriermaschine, die halt, die Dinger werden nur geritten und sie gehen nicht kaputt. Ich habe lange Zeit. NTV hatte ich auch mal eine 250er, das war das schlimmste Bike, den ich in meinem Leben gefahren habe. Ich habe lange Zeit eine Honda Hawk gefahren, das war sozusagen die Rennmaschine der NTV, die hatte zwar den Motor der NTV in den 650er, aber das Fahrwerk von der VFR, also eine Einarmschwinge und ein Alurahmen und so, die war super und 100.000 Kilometer überhaupt kein Thema. Geil. Also die gehen nicht kaputt. Aber robust inzwischen auch im Nirvana der Motorradsterne verschwunden, oder? Ja, so ein bisschen. Die waren eher selten, weil die sind nicht für den europäischen Markt gebaut worden. Die gab es nur in Amerika und in Japan. Und es gab so ein paar Grauimporte und da habe ich eine gekriegt. Es gibt heute noch eine große aktive Szene dafür und Foren und so. Und wenn man eine kaufen will, ich gucke immer mal so aus Spaß. Ja. Nicht, dass ich irgendwie jetzt noch ein Motorrad bräuchte. Wie viel aber hast du? Nur noch eins im Moment, weil selbst da fehlt mir die Zeit zum Fahren leider. Was für eins? Im Moment, ich erzähle drei Geschichten in einem, Andreas. Also wir kommen ja gleich zum Thema. Also wenn du eine gebrauchte... Echt? Was ist denn überhaupt das Thema? Wie hast du vorhin gesagt? Billig gekauft, teuer bezahlt. Billig, ich schreibe mir das mal auf. Schreib es auf, ja, ich schenke dir. Ja, wir müssen, ich erinnere euch nachher. Wenn du eine gebrauchte Hawk kaufen willst heute, eine RC31, sind die auch sicher 2.500 Euro für einen mittelmäßigen Zustand. Da gibt es immer noch welche, klar. Wäre die dann auch billig gekauft und teuer bezahlt? Nee, das ist so eine, ich meine, davon gibt es nicht sehr viele. Gute Frage, davon gibt es nicht sehr viele. Und die Szene, das sind schon alles Liebhaber und Sammler. Das ist auch nicht so, dass irgendjemand sagt, hier, mein Opa hat noch so ein Ding in der Garage und keiner hat eine Ahnung, was das ist und du kaufst irgendwie diesen heiligen Gral. Das sind schon alles Leute, die wissen, was sie da haben. So, ja. Ja gut, aber dann ist sie ja auch beherrschbar sicherlich. Ne? Ja, ja. Ja. Welche Frage du noch nicht beantwortet hast, ist, was du denn fährst? Im Moment fahre ich eine aus wieder vielen Kisten von Schrauben und Einzelteilen neu zusammengebaute 2003er Harley CVU White Light. Wenn du sagst, du kommst nicht zum Fahren, benutzt du die nicht als Alltagsfahrzeug? Ehrlich gesagt, nicht mehr. Warum? Na, erstens wegen, was soll ich im Homeoffice irgendwo hinfahren? Ja, stimmt, da war ja noch. Ja. Zweitens ist es so, dass der Stadtverkehr in Berlin in den letzten Jahren so fies geworden ist. Ich hatte vor 2 Jahren nicht so schönen Unfall. Mich hat ein Autofahrer beim Linksabbiegen wirklich überfahren und wie so ein Stier auf die Hörner genommen. Hatte Glück gehabt, mir ist nichts passiert, aber Auto total Schaden, Moped total Schaden und so. Dass ich da echt mit einem unguten Gefühl in der Stadt fahre, es macht keinen Spaß. Und fahre ich halt irgendwie abends noch eine Runde, drehe halt abends noch eine Runde aus der Stadt raus, um die Stadt rum, in die Stadt wieder rein oder so. Genau. Früher war so ein Motorrad einfach die Offenbarung in der Stadt. Ja? Ja. Du bist überall schnell hingekommen, konntest direkt vor der Tür parken. Mhm. Das geht heute viel leicht noch mit so einem kleinen Roller, kann man es vielleicht machen. Das, also was ein kleiner, also ich habe jetzt die 300er GTS fahre ich, eine Vespa, eine Viertakt-Vespa. Und selbst damit finde ich mich immer und immer wieder in Situationen wieder, wo ich denke, ich kann mich noch nicht mal mehr am Stau vorbeimogeln. Also ich habe noch nicht mal mehr den Vorteil. Du hast ja, ist ja immer so, okay, beim Regen wirst du nass, aber dafür bist du immer der Erste an der Ampel. Das ist ja so ein bisschen der Deal irgendwie. Ja. Und selbst das klappt teilweise nicht. Also ich bin mittlerweile, bin ich mit dem Fahrrad oft schneller von A nach B gekommen, als ich mit dem Motorrad gekommen wäre, selbst wenn ich fahre mit dem Motorrad wie eine Sau. Naja, aber nur weil du mit dem Fahrrad eben losgelöst bist. Genau. Ja. Du kannst ja auf den Bike Lanes, wie auch immer man sie bezeichnen will, kommst du eben dran vorbei. Der ist getrennt vom Rest des Verkehrs. Mit dem Motorrad nicht. Nee. Und ich finde, die Gefahr im Straßenverkehr hat zugenommen ab dem Moment, an dem so Carsharing in der Stadt explodiert ist. Und viele Leute, die Fahrzeuge ihr Leben lang nicht Auto gefahren sind, aber trotzdem Führerschein haben. Und ich will niemanden verurteilen oder schief angucken oder so, aber wenn du nicht die Routine hast, in der Stadt, in einer großen Stadt im Berufsverkehr Auto zu fahren, sollte man es entweder lassen oder aber es Leuten überlassen, die das irgendwie jeden Tag machen. Und du merkst das auch, dass irgendwie Leute sind unsicher, gucken nicht richtig, achten nicht drauf. Und diese ganzen 50er Elektroroller, die sie gerade verleihen, das ist ja noch schlimmer. Also da habe ich oft das Gefühl, das sind Menschen, die haben mit 18 einen Führerschein gemacht, sind jetzt irgendwie Ende 20, sind ihr Leben lang nicht gefahren und schwingen sich jetzt auf so ein Zweirad. Ja. Und sind zwar in der Endgeschwindigkeit nicht besonders schnell, aber die ziehen schnell an. Die stehen immer im Weg. Aber das soll ja nicht unser Thema sein. Also warum ich auch die Altersfrage war, warum ich im Alter nicht fahre, und das passt ganz genau, ganz gut dazu hin, dass alle Fahrzeuge, die ich in meinem motorisierten Leben bis jetzt hatte, waren alles irgendwie immer irgendwelche alten Geräte, die ich selber irgendwie billig gekauft, teuer bezahlt habe. Meistens selber aufgebaut, mit sehr viel Herzblut und Liebe und so dran gearbeitet. Ich habe dadurch selber Schrauben gelernt, also im ganz bescheidenen Sinne, ich würde mich jetzt nicht mit Profischraubern vergleichen. Und wenn du so ein Ding selber zusammengebaut und geschraubt und gemacht hast, gehst du damit auch anders um und du fährst dann auch nicht mehr mit irgendeiner alten Triumph oder so, oder einer alten Guzzi, fährst du nicht mehr durch den Berufsverkehr, das ist einfach schade, schade drum. Merke ich zum Beispiel, ich habe noch eine Vespa PX, das Blechbacken-Vespa, mit der traue ich mich auch nicht zu fahren, also die traue ich mich noch nicht mal auf der Straße abzustellen. Das ist halt, Warum hast du da noch? Für gelegentliche Spazierfahrten. Also sehr, sehr selten mal eine Spazierfahrt dazu zu machen. Also ja, wie du auch sagst. Ja, die Frage ist, warum hat man sowas noch? Weil einfach ein schönes Gerät ist. Und das ist Sentimentalität. Also Moving Art, wenn man so will. Wenn du so willst. Und es gibt natürlich wenige Dinge, die, wenn wir uns in dem Kontext bewegen, noch erbaulicher sind oder noch schöner oder erfüllender. Wenn du sagst, sonntags, ich stehe jetzt trotzdem 7.30 Uhr auf, mache mir einen Kaffee und fahre aus der menschenleeren Stadt raus und fahre ins Brandenburgische oder an die Ostsee oder in Harz oder wo auch immer, und du machst einfach den ganzen Tag auf der Landstraße und kommst abends wieder nach Hause und bist beseelt und glücklich. Ja, mit der PX nicht ganz so, wegen der Sitzbank, da irgendwann tut dir der Arsch weh, nach so 250 Kilometern oder so, bist halt dann echt durch. Aber wir waren da billig gekauft, teuer bezahlt, da ging es um Autos eigentlich bei dir. Ne? Na, eigentlich kannst du es um alles machen, also wenn wir irgendwie motorisierte Dinge machen, du kannst beim Werkzeugkasten anfangen, wenn du sagst, oh, hier, guck mal, ein kompletter Nusskasten für 22,95, und wenn du dann entweder eine Schraube verdreht hast oder dir die Finger abgeschnitten hast, dann weißt du, das war keine gute Idee. Oder aber Fahrzeuge. Und meine Geschichte, also ich wollte immer Motorrad fahren. Hat mich immer fasziniert, seit ich mit 12, 13 irgendwo auf dem Dorf mit dem Sperber mal übers Feld gefahren bin. Fand ich super. Und dann hatte ein Bekannter von einem Freund von mir auf dem Dorf, der fuhr einen AWO-Chopper in der DDR. Und das war natürlich, die einmal auf so einem Ding sitzen war die Legende. Gab's das? Ab Werk oder was? Nein, alles selber gebaut. Hätte ja sein können, hat die Chopper gebaut. Es gab zwei verschiedene AWOs. Der Touren und der Sport. Genau, und die unterschieden sich eben in erster Linie in der Hinterradfederung. Ja, genau. Und dann anderes Tank, die andere richtige Blechleit und so. Die hieß ja 425 eigentlich, AWO. Also 4 Takt, 250 Kubik, stehender Einzylinder. Also der Laie würde sagen, oh, der alte BMW. War es aber nicht, es war eine Simson. Ne? Ja. Also unter russischer Regie aufgelegt. Unter russischer Regie aufgelegt, eine BMW-Lizenz. Und der einzige Viertakter, den es in der DDR gab. Ich glaube, bis späte 50er Jahre noch gebaut, dann gab es sie nicht mehr. Und es gibt immer noch eine sehr rührige Szene, die sich darum kümmert. Und wenn du halt im Osten irgendwie eh noch Rock'n'Roll machen wolltest und ein cooles Moped fährst und keine MZ haben willst wegen Ring-Ding-Ding, dann bist du halt eine AWO gefahren. Die Sachsen-Harley. Bei AWO dreht sich schnelle Kardan-Kolben-Kurbelwelle, bei MZ rasselt nur die Kette. So. Also auf jeden Fall hatte der so ein Ding und ich wollte immer Motorrad fahren und meine Oma hat zu mir immer gesagt, wenn du Auto fährst, bezahle ich dir einen Führerschein und wenn du Motorrad fährst, kriegst du mir keinen Pfennig. So war der Punkt. Und ich hatte meinen allerersten Job angefangen und hatte meine erste Lohntüte gekriegt und hatte also richtig Geld. Das erste Mal Geld verdient, so. Und war Herbst und ich wollte mir eigentlich natürlich im nächsten Jahr ein altes Motorrad oder so kaufen. Und laufe von meiner Freundin zu mir nach Hause und da steht am Straßenrand ein orangener 244er Volvo. Und ich war wie vom Blitz getroffen und schockverliebt, mit einem Zettel drin zu verkaufen. Reden wir noch von der DDR? Wir reden von 1994, wir reden schon von Ost-Berlin, vor der Zeit, wo die ganzen schrottigen Westwagen im Osten rein. Also es gab ja den, auch als Genex-Auto. Oder? Das wollte ich erzählen. Mein Großvater hat über 1000 Kanäle, die ich jetzt nicht mehr nachvollziehen kann, der fuhr einen von diesen Genex-Volvos. Das war ein 244er DLS Deluxe Special. Genau, und den gab es aber nur... Das waren 1000 Stück, die Schweden nur für die DDR gebaut haben. So. Und ich finde, bis heute ist der 244er Volvo eines der schönsten Autos dieser Welt. Ja, ich fahre mit dem Motorrad viel durch Schweden und so und war einmal in so einem privaten Volvo-Museum drin durch Zufall. Da hat ein Typ zu viel Geld und hat irgendwie zwei gigantische Lagerhallen, wo alle Volvos von 1911 bis heute stehen. Also inklusive ein 764er, das ist der 700er, aber als Coupé habe ich noch nie gesehen. Andreas und ich, wir müssen weg. kurz mal nach Schweden. Was ich zum Beispiel auch nicht wusste, dass die ersten Volvos noch keine Nummern hatten, sondern die hatten Namen und der erste Volvo hieß Jakob. Ach. So, also spannende Geschichte, egal. Das erklärt alles, Jakob, oder? Spannend, also lange Rede, kurzer Sinn, Icke und Volvos 244 sowieso sah diesen Orangen da stehen, der auch noch wirklich so Textmarker orange war und war vom Blitz getroffen und dachte mir, geil, den kaufe ich mir. So. Völlig wahnsinnig, keine Ahnung, was ich da kaufen sollte. Und habe den bezahlt, der Besitzer oder der Verkäufer hatte irgendwie einen Kaffee und hat mir den verkauft. Das Auto fuhr original vom Helmholtzplatz zum Kollwitzplatz, blieb dann da stehen, alle roten Lampen an, peng aus. Das ist ja noch schlimmer als meine alte Taxe, von der ich neulich mal erzählt habe. Das war der Tag, an dem ich dann, es war Anfang Dezember, fing an zu schneien, also alle auf einmal. Das war der Tag, an dem ich dann in den ADAC eingetreten bin, weil ich die angerufen habe, er so, unterschreiben Sie bitte, heute habe ich eine goldene ADAC-Karte, die mich immer wieder gerettet hat. Und der guckte rein und sagte, Lichtmaschine kann ich nicht machen, muss in die Werkstatt. Da habe ich das Ding in die Werkstatt geschleppt, hatte schon kein Geld mehr, weil als Fahranfänger so ein Auto mit Versicherung, ich war bis am Anschlag vom Dispo pleite. War mir egal, ich wollte das Auto haben. Und dann haben die mir eine neue Lichtmaschine eingebaut in der Persisstraße, in der Volvo-Werkstatt und so. Und dann fuhr der wieder und ich dachte mir, oh, super, hab den voll getankt. Der 60-Liter-Tank, so schön. Das war ein Invest. Verbleit, das Auto hat mich wirklich arm gemacht. Und dann bin ich irgendwie, wollte ich eines Tages von der Arbeit wieder nach Hause fahren, starte das Ding und das Auto springt nicht an. Ich denke mir, was ist denn los? Ich habe schön beim Tanken auf Null gedrückt und so, Tankanzeiger leer. Ich so, ich bin 220 Kilometer gefahren, der ist doch nicht leer, 60 Liter weg und so. Kein Problem. Kann nicht sein. So. Bin ich zur Tankstelle Holzmarktstraße, Tiger da von meinem letzten Geld, ein Kanister Spritikhof, hab den da reingekippt, Auto sprang an. Dann habe ich nachgerechnet, kam irgendwie, ich weiß nicht, es waren 23 Liter oder so raus. Ja. Und, auf 100 Kilometer? Und habe dann in völliger Verzweiflung den damaligen seligen Autoschrauber meiner Familie angerufen, der immer alle Autos gebaut hat. Und habe gesagt, ey, du musst mir helfen. Ich bin da am Ende, was soll ich denn machen? Hat der gesagt, na, bring mal her. Ich dem das Auto gebracht. Und inzwischen wieder leer natürlich. Ja, ja. Wirklich auf Reserve und so ihm das Auto gebracht. Und er sagt, na, ich guck mal rein, ich melde mich bei dir. Und dann rief er mich eine Woche später an und sagte, Jakob, wir kennen uns jetzt schon lange. Und ich weiß, es ist dein erstes Auto. Tust du mir einen großen Gefallen, du gibst mir jetzt 100 Mark. Und du verkaufst diese Karre bitte sofort. So, das ist denn, nein, auf gar keinen Fall kann ich dir den geben. Die Bremsen sind runter und alle katastrophal. Das ist wie meine alte Taxe. Und ich habe den nur, damals nur gekauft, weil ich dachte, super, alter Volvo ist wie ein alter Benz, kriegst du immer verkauft. Ne? Prima. Dann war irgendwie das Problem, habe ich gedacht, der sagte, er Vergaser ist komplett im Arsch, du bräuchtest einen neuen. Die Vergaser von den alten DDR-Volvos, die jetzt auf dem Schrott stehen, das waren andere Maschinen, die haben ja extra für die DDR. Genau, die, 2,1 Liter genau. Und die anderen, ja. Und die kann ich dir nicht einbauen, du bräuchtest einen neuen, das endet in einer Katastrophe, verkauf den. Und dann hatte ich eine Woche Urlaub und hatte mir vorgenommen, okay, in dieser Woche Urlaub verkaufe ich jetzt dieses Auto. Und habe alle probiert, alle Autohändler angerufen, alle haben gesagt, hier. Pff, der Zeit war der, der war unverkäuflich. Und dann war wirklich, war der letzte Urlaubstag, ich war pleite. Ja, aber warum ich war der unverkäuflich? Na, in der Zeit, der war einfach ein langweiliges, altes, gebrauchtes Auto. Ja. In der Zeit. Und alle wollten irgendwie ein 3er BMW oder was haben. Ja, genau. Und war mein letzter Urlaubstag, ich war pleite bis zum Anschlag, ich war verzweifelt und wusste, ich werde mir auch kein Motorrad mehr kaufen können, weil ich habe alle Geld verballert, was ich hatte und das, was mir die Kollegen von der Bank noch gegeben haben. Und dann habe ich einen Volvo-Händler in Karo noch gefunden, habe den angerufen. Er sagt, naja, komm mal her mit dem Ding. Bin ich da hingefahren. Und der hat sich ihn angeguckt und hat gesagt, na, weißt du was? Lass hier stehen. Ich gebe dir eine Mark, da musst du nicht verschrotten. Immerhin. Habe ich die Mark genommen und bin mit der Straße, ist verjährt jetzt, bin mit der Straßenbahn schwarz nach Hause gefahren, weil ich nicht genug Geld für den Fahrschein hatte. Ja. Und genau, die Straßenbahn war damals auch schon teurer als eine Mark. Genau. Und in diese Falle bin ich halt immer wieder reingetappt. Aber man lernt ja immer noch dazu. Aber waren immer schöne Autos? Na, Auto habe ich dann jahrelang gar nicht besessen. Okay. Also Auto lief mir irgendwie zu. Nee, aber dann, ab dann habe ich mir doch ein Motorrad gekauft, ein altes. Mein Opa sagte noch zu mir, und die läuft jetzt auch wirklich, du hast da nicht irgendeinen Quatsch gekauft. Ich sage, so, das war diese besagte Honda. Was war das? Also war eine Honda VT500C. Ein 500er Honda-Chopper, so ein Soft-Chopper. Die hatte schon 60.000 runter, lief aber super. Ja, Honda eben. Und dann habe ich auf dem Ding quasi fahren gelernt. Und dann sagte mein Werkstattmann, oder ich sagte zu ihm, die ist schön, aber die bremst nicht so richtig. Und irgendwie ist sie immer zu lahm und so. Sagt er, was ist denn mit einer Hawk? Diese Honda RC31. Ich sage, kenne ich nicht, habe ich noch nie gesehen, hat er mir erzählt, habe ich durch Zufall so ein Ding gekauft und bin die jahrelang gefahren, alles prima. Dann kam ich zum RBB irgendwann, da haben wir uns ja dann getroffen. Und dann gab es die nächste Geschichte, dass ich hatte eine Weile auch ein MZ gespannt, wo ich in der Stadt immer als Einkaufsfahrzeug benutzt habe. Er hatte so ein MZ gespannt, wo am Beiwagen außen so ein Aluminiumascher von der Bahn dran genau. Geschraubt war. Genau. Cool, ja? Ja, sehr schön. Und das war auch lustig, weil ich bin mit den Dingen dann nach, zur Sendung gefahren, nach Potsdam raus. Und es fiel Schnee. Ich hatte Frühsendung. Und hatte mit dem Gespann? Ja. Hatte auf dem Gespann Crossreifen drauf und hatte einen richtig dicken Winteranzug an und so. Bin rausgefahren, bin um den verschneiten 17. Juni im Drift rumgefahren, war alles super und komme nach Potsdam. Und der Pförtner von guckt mich an, sieht mich mit dem Helm in der Hand auf sich zulaufen und macht nur so: Du hast so eine Meise. So. Und dann irgendwann geschah es, dass also kamen da so mit Freunden zusammen, die auch alle Motorrad fuhren, und dann trifft sich das halt, dass sich da so, heute heißt es Schraubergemeinschaft. Also der eine hat eine Hebebühne, der andere kann Multimeter bedienen, der dritte hat einen vernünftigen Drehmomentschlüssel, der vierte kann Elektrik und so. Und so tut man sich dann irgendwie zusammen. Und die existieren bis heute. Und in diese Truppe, wir hatten da so eine kleine Kneipe im Prenzlauer Berg und haben uns da immer mal getroffen, und irgendwann sitze ich draußen vor der Straße und höre ein infernalisches Geräusch. Und ich habe es nur gehört und noch gar nicht gesehen. Und dann kam ein Typ an mit einer Moto Guzzi Le Mans 2. Und ich war wirklich, ich dachte so, Alter. Und der sagte, ich brauche Geld, ich muss die verkaufen. Und ich war, ohne mit der Wimpern zu zucken, habe ich alle zusammengekratzt, was ich hatte, habe die für viel zu teuer Geld gekauft, weil die auch, die hatte eine Erstzulassung an meinem Geburtstag. Und ich konnte in dem Moment nicht Nein sagen. Sentimentalität, ja. Ich sag's dir. Ja. Und dann haben wir gibt die da mal so ein paar Eckdaten. Also nicht jeder kennt. Wann hast du Geburtstag? Nee, also, aber nee, was ist überhaupt eine Le Mans 1? Also, so wird viele Leute Moto Guzzi, legendärer italienischer Motorradhersteller, bekannt für seine quer eingebauten V2-Motoren. Sehr robuste Dinger, ursprünglich Behördenmaschinen gewesen. Sind konstruiert worden, genau, um eben die Behördenanforderungen zu erfüllen. Ich will mein Leben lang schon eine California haben. Ja. Ich bin irgendwann mit der Honda, die kleine Honda hat mich getragen von Nordschottland bis in die Toskana runter, und ich bin mit dem Ding auch zu Guzzi nach Mandello ins Werk gefahren, habe mir das Werksmuseum angeguckt und so, also schön. Egal, und in den 70er Jahren hat Guzzi angefangen, einen anderen Rahmen zu konstruieren, und dann gab es erst die V7, die V7 Special, und dann später die Le Mans mit dem legendären Tonti-Rahmen. Die war sehr lang, also relativ lang für ein Motorrad, ganz flach. Und war für ihre damalige Zeit, die erste kam, glaube ich, 73 oder 75, müsste ich jetzt nachgucken, die Le Mans 1. 76 war die Le Mans 1, genau. Und dann 78 Le Mans 2. War ein brutal schnelles Gerät, mit dem die alle Rennen gewonnen haben, und eine legendäre 850 Kubikzentimeter wurde häufig dann auf 1000 aufgebohrt. Kannst du mir bitte damit aufhören, alles zu wissen? Das macht mich krank. Naja, ich hatte das. Also so ein Ding. Und die Le Mans 1 ist quasi die schönste. Die hatte eine ganz kleine Kanzel vorne. Ja, genau. Und man kann die Le Mans 1... Rot-Schwarz? Rot-Schwarz. Du kannst die Le Mans 1 von der Le Mans 2 unterscheiden, weil die Le Mans 1 hat die Bremssättel vor der Gabel montiert, die Le Mans 2 schon dahinter. Kombibremse, das heißt, du trittst die Fußbremse, nee, du ziehst die Handbremse und der bremst vorne und hinten gleichzeitig. Also auch ein technisch sehr ausgereiftes. Hydraulisches ABS, wenn man so will. Ja? Genau. Naja, und auf jeden Fall habe ich diese Dinge gesehen. Also viele Le Mans 2, wie du richtig sagst, Andreas, sind auf Le Mans 1 umgebaut worden mit einer anderen Kanzel so. Und ich habe die gesehen und war halt hin und weg. Die legendäre LaFranconi Reservato Kompetitionanlage, zwei ellenlange schwarze Ofenrohre mit so einem Propeller drin. Die Kiste hatte da hinten so ein stilisierter Propeller. Sah so aus. Ach so, ich dachte, Propeller. Heute würde man sagen DB-ITER. Ja. DB-ITER ist ein gutes Stichwort. Die Kiste hatte offene Luftfilter. Du siehst, also der Motor kommt an der Seite raus, zwei Vergaser links und rechts mit nur so einem Sieb vorn dran, damit keine Vögel reinfliegen. Delortos, natürlich. 36er Delortos, gerne auch 14er genommen. Hinten offene LaFranconis, und mein Motorrad hat ein offiziell eingetragenes Standgeräusch von 103 dB. Genau, es ist ungefähr so laut wie eine startende 747. Wow. Wenn ich nach der Sendung nach Hause gekommen bin und noch drei Ecken weiter war, hat meine Frau schon gehört, ich komme nach Hause. Und die ist bis heute traurig, dass ich den Motorrad nicht mehr habe. Egal, auf jeden Fall habe ich die sehen. Das ist ja die Geschichte. Okay. Oh. Habe ich die gesehen, habe die blind... Billig gekauft. Blind gekauft, ich habe die teuer gekauft leider, weil die sind auch, die werden auch nicht billig. Nein. Wenn du heute eine kaufen willst, CO10 legst du auf jeden Fall auf den Tisch. Also musst erstmal eine finden. Muss erstmal. Ja, glaubt man nicht, dass irgendjemand, der eine hat, die verkauft. Ne? Und dann haben wir die uns angeguckt. Das heißt, wenn einer die verkauft, muss ich davon ausgehen, dass ich irgendeine faule Kiste... Nö. Guck mal, mittlerweile sind die 40 Jahre alt und du siehst dann, wenn die runtergerockt ist oder wenn die einfach gemacht ist. Ich meine, es wird natürlich irgendwann, gibt es eben, die Leute werden alt und können die nicht mehr fahren, ne? Weil die es anfordern, so ein Ding zu fahren. Naja, ich die fahren und dann der Klassiker, wie immer, ich kaufe ein Fahrzeug, fahre los, 200 Meter, peng, rote Lampe. Bin dann zu den Jungs von V2 Moto hier in Kreuzberg, die haben gesagt, ja, Lichtmaschine machen wir dir, tralala, nahmen das Unheil seinen Lauf. Ja, und dann und die Lichtmaschine. Licht und die Lichtmaschine. Da ist irgendwie dann, eine rote Linie schon drin, oder? Eine rote Lampe. Elektrostatik-Kranz. Und dann stellte sich raus, dass die Kiste halt so verbastelt war, wie nichts Gutes. Also sie hatte links eine Bosch-Zündkerze, rechts eine NGK-Zündkerze. Der Kabelbaum war mit Lüsterklemmen-Dingern zusammengedreht. Dann hatte die schon Speichenfelgen, die haben original eine Gussfelge. Und du musst aber, wenn du die Speichenfelgen einbaust, brauchst du noch ein paar Distanzscheiben, damit die Achse passt. Ja. Da haben sie die gemacht, haben einfach einen großen Schraubenschlüssel genommen, haben das Ding einfach zugedreht, das heißt, haben die Gabel so verdreht und so. Also ein absolutes Desaster, was darin endete, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben ein Fahrzeug wirklich bis auf die letzte Schraube auseinandergenommen habe, ohne Ahnung davon zu haben. Ich habe immer schön Fotos gemacht, habe das alles beschriftet, in Kisten gepackt, sortiert, dann irgendwie geputzt, was noch zu putzen geht, den Motor zu einer Fachwerkstatt gebracht, hab den da machen lassen. Also was brauchte der das? Brauchte der denn? Normalerweise sind die doch... Na, der war, die Ventilsitze waren schief und ich sage, ich habe die eh auseinander, früher oder später, das waren 850, wären 1000 Kubik schon super. Wenn die jetzt eh auseinander sind, ich nehme die nicht nochmal auseinander. Okay, also wenn schon, denn schon. Wenn schon, denn schon. Und da hat sich auch so ein bisschen meine Philosophie meiner Fahrzeuge bis heute fortgesetzt, so minimal wie möglich zu bauen. Was nicht dran ist, geht auch nicht kaputt. Ja. Also alles weglassen, was man nicht unbedingt dran braucht. Und dann endete so zum Beispiel, es gab so ein schönes Bosch-Zündschloss, wo du quasi keinen Starterknopf mehr brauchst, sondern wie beim Auto, du drehst nur Zündschlüssel und startest dann an. Und bauten wir die irgendwann also komplett auseinander, dann irgendwann wieder zusammen mit Rahmendreieck frei und Batterie unter die Triebe, wie man das so macht, damit die richtig schicki ist und so. Und die bin ich wirklich lange und mit viel Freude und Leidenschaft gefahren. Und die war auch nicht zu Ende. Und da habe ich, ich habe erstens Schrauben gelernt auf dem Ding. Wie, die war nicht zu Ende? Also die war noch nicht ganz so, wie du sie haben wolltest? Nein. Also ich bin die 9 Jahre gefahren und die hat jedes Jahr, gab es irgendwas, was ich noch verändert habe und gemacht habe. Weil original wollte ich natürlich Stummellenker und eine zurückverlegte Moto Italia Rastenanlage und so, weil das schick ist. Und dann stellt sich raus, Stadtverkehr Berlin, so auf so einer Rennmaschine zu sitzen im Stau und fetzt halt überhaupt nicht. Nee. Und so ist irgendwie auch meine Philosophie der danach folgenden Motorräder entstanden, dass ich kaufe halt irgendwas, was eine gute Basis ist und dann fange ich an, das für mich umzubauen. Ich bin halt nicht sehr groß, ich muss halt auch gucken, dass es ergonomisch passt und so. Und, aber fährst du denn dann Motorrad oder schraubst du? Nee, ich fahre. Ich fahre schon lieber, als ich schraube. Und wenn ich schraube, schraube ich so schon gerne zur Entspannung und auch natürlich zur Verbesserung. So, als die Guzzi dann wegging oder weggehen musste, weil ich irgendwann ja, wie gesagt, 4 Fahrzeuge zu Hause hatte. Warum musste denn nun gerade die Guzzi gehen? Weil ich die nicht gefahren bin. Ich hatte Arbeitszeit, ich habe in der Mitte der Stadt gewohnt. Also wenn du fahren willst, heißt es in Berlin, du musst mindestens hinter die letzte rote Ampel. Und um in Berlin hinter die letzte rote Ampel zu kommen, fährst du eine Stunde hin und eine Stunde zurück. Ja. Und dann brauchst du aber nochmal mindestens 2-3 Stunden, um zu fahren. Das heißt, du brauchst den ganzen Tag. Ja. Ganz Tag frei, wenn du arbeitest und um dein etwas kostspieliges Hobby zu finanzieren, hast du halt immer weniger. Beißt sich die Katze in den Schwanz. Hm. Und dann lief mir eine... Ach so, und dann hatte ich, jetzt erzähle ich hier meine Motorradgeschichte. Ja, dann war Fußball-WM in Deutschland, wann war denn das? 2006. So weit weiß ich nämlich nicht. Ja, aber ich kann dir sagen, wie eine Le Mans 2 von der Le Mans 1. 2006, alle machen Public Viewing und sitzen da und gucken Fußball, war mir relativ schnurz. Und ein Freund von mir arbeitete beim Harley-Händler in Berlin und sagte, du, ich habe hier gerade einen Vorführer, Sportster, willst du fahren? Ich sage, klar. So. Und habe mich in diesen Motor verliebt. Nicht in das Motorrad und nicht in die Marke und nicht gar nichts, sondern einfach in diesen Motor. Was war es für eine? 1000er? Eine 1200er Custom. Ja. War aber, passte von der Größe von mir super. Und ich mochte diesen riesen Motor, der quasi keine Leistung hat, aber Unmengen an Drehmoment. Ja. Und mit dem Fahrgefühl und dem Geräusch, das ist wie auf der Kanonenkugel reiten. Und dann habe ich ein gutes Angebot gekriegt und habe eine 1200er Sportster Sport gekauft. Die gab es nur ganz selten. Die hatten schon eine Doppelscheibenbremse und ein einstellbares Fahrwerk und so. Also es waren nicht diese Babysoft-Chopper, die meisten Sportster sind, sondern schon eher so ein Kaffee-Racer. Und da habe ich wiederum Leute getroffen, die sich so mit den alten Harley-Rennmaschinen sind wir noch bei billig gekauft, teuer bezahlt? Ja, ja. Das klingt jetzt so, als wäre alles in Ordnung. Nee. Oh je. Nee, aber was war denn da? Also wenn du ein günstiges Angebot gekriegt hast, das ist ja auch ungewöhnlich bei Harley, dass naja, es da günstige Angebot gibt. Günstige Angebot heißt, die kostete damals 5.000 Euro, hatte 5.000 Kilometer gelaufen, war 12 Jahre alt, war völlig okay. Habe ich bei einem Händler im Internet gefunden, bei einem Händler in Westdeutschland gekauft, habe gesagt, ich kann jetzt nicht vorbeikommen, mir die angucken. Er sagt, du, die ist getüft, die checkt, die pflegt, alles gut. Ich schicke dir die mit einer Spedition, kostet auch nicht die Welt. Und wenn sie dir nicht gefällt, sag's Bescheid, hole ich wieder ab. Ich sage, okay, ist ein Deal. Und dann fängst du halt an, wieder von null auf zu sagen, ja, ist schon schön, aber Sitzbank passt nicht, Fußrasten sind nicht so gut. Motor könnte man und so, habe ich ihn getroffen, gesagt, ja, kein Problem, machen wir die, müssen wir Kanäle polieren und vielleicht noch irgendwie eine andere Übersetzung reinmachen. Und dann, wenn wir dabei sind, machen wir noch einen neuen Vergaser und ach, die Bremsen müsste ich auch neu machen und so. Oh mein Gott. So fängst du halt an, immer nur noch Geld in so ein schwarzes Loch reinzuwerfen, ohne, also einfach nur sozusagen am Monatsanfang, Zahltag, das Geld zu nehmen und in so ein schwarzes Loch zu werfen. Und am Ende aber irgendwie ein Fahrzeug zu haben, was individualisiert ist und was so nicht nochmal gibt. Na gut, aber so. Schön, das ist immer so. Aber ist es dann auch das, was du willst? Also ist es das dann wirklich deins? Ja, natürlich. Aber der Weg zum meins sein ist dann doch sehr lang. Weil manchmal muss man auch eine Schleife drehen, um zu wissen, dass es das nicht ist. Oder dass das, was auf dem Bild super aussieht, nicht das ist, was zu mir passt. Diese Gucci-Rennmaschine war dieses Beispiel. Diese flachen, langen Le Mans sind bildschön. Ja. Zauberhaft schön. Die sind ja auch nicht höher als so. Die sind ganz flache Dinger. Aber es fährt sich sicher auch total spannend und super, wenn du 22 bist. Aber wenn du dann irgendwann 32 bist oder ein bisschen länger schon 32, ist es halt dann irgendwann nicht mehr bequem. Und dann muss man lernen, okay, das eine passt und das andere passt nicht oder so. Und ich hatte auch immer das Problem, dass wenn einer zu mir sagen würde, hier ist die Summe X, leg die auf den Tisch. Oder eine nach oben offene Kreditkarte, leg die auf den Tisch, geh in den Laden, kauf bei irgendeinem Händler ein Fahrzeug. Würde ich sagen, nein, gibt nichts. Nichts kaufen, nichts finden, wo ich sage, ja, das ist ungefragt, ungeschraubt, für immer meins. Überhaupt gar nicht? Überhaupt gar nicht. Naja, also ich würde dir weitgehend zu 95% sagen, also, ja, aber es gibt vielleicht 5 Autos, wo ich sage, doch, nehme ich. Ja, an so einer Stelle sicher, aber sozusagen so ist die, ich bin niemand, der irgendwo reingeht und von der Stange kauft und sagt, super, fahr ich jetzt. Und na gut, du musst aber ja, wenn du ein neues Fahrzeug kaufst, musst du ja von der Stange kaufen. Genau. Ich meine, und die Triumphs, weil wir da vorhin waren, das ist doch eine gute Basis, oder? Die Basis ist super. Ein Freund von mir fährt eine Bonneville, Baujahr 2003 oder so. Der fährt die jetzt seitdem immer. Die hat 130.000 jetzt Ruf. Wow. Die nimmt kein Öl, kein nix. Das Ding rennt wie ein Bienchen. Die sind echt robust. Und die sind doch, man kann sie doch ansehen. Also, kann man machen. Aber du bist halt natürlich trotzdem, je länger du fährst, und ich bin auf viel so lange Strecken gefahren, Skandinavien raus und so, oder nach Schottland hoch oder so. Also wirklich so, wo du weit fährst, wo du dann 2, 3, 4, 5 Tage nur fährst. Und dann irgendwann auch merkst du, wenn der Lenker ein Stück höher wäre prima, müsste man jetzt, gibt es kein Teil zu kaufen, müsste man wieder eins anfertigen, kenne ich jemanden, der eine Drehbank hat, der mir sowas machen kann, dass das auch beim TÜV durchgeht und so. Also du bist ständig, es ist ein ständiger Prozess der Veränderung. Und das ist aber bei dir, dein Problem ist nicht Optik, sondern dein Problem ist tatsächlich Fahrgefühl. Nee, alles. Es ist alles. Ich würde es nicht mal Problem nennen. Die Sache ist einfach, dass du... Zeig mir deinen Kontostand. Du wächst halt irgendwann mit so einem Ding zusammen. Und für mich ist es ganz schwer, außenstehenden Leuten zu erklären, was dieses Motorradfahren für mich heißt. Weil es ist nicht, weil es irgendwie cool ist oder weil es irgendwie in der Stadt total praktisch ist oder weil es... aber da hat auch jeder auch eine andere Philosophie, nicht? Und genau. Wenn man jetzt nochmal hier zu unserem Thema billig gekauft... Ich bin aber mehr Leute, die mich wie Jakob ausgelacht haben, als ich gesagt habe, ich hätte gerne eine BMW, als Leute, die gesagt haben, gute Idee. Hm? Ja, du, die waren vielleicht zu jung, die mich ausgelacht haben. Das hat Jakob auch gesagt. Ja, und wenn wir jetzt hier nochmal auf billig gekauft, teuer bezahlt 50. kommen, teuer bezahlt kann man ja so oder so sehen. Du kannst wenn du jetzt teuer sagst, also eine Menge Geld da reingesteckt hast, es kann ja trotz allem preiswert im Wortsinne sein. Na, die Frage ist, bereust du es oder bereust du es nicht? Ich bereue nicht einen Cent und ich bereue auch nicht einen Kilometer, weil am Ende lernst du ja mit jeder Erfahrung, die du machst. Na also, da haben wir es ja. Es war preiswert. Genau. Den Preis, den Jakob dafür bezahlt hat, für seine diversen Zweiräder, war es immer wert. Das ist korrekt. Und es macht dich ja auch Es formt ja auch sozusagen dein Leben so ein bisschen, dass du also auch dann... Wenn du dich so tief da reinkniest. Also bei mir ist es ja komplett anders. Ich habe ja von dir eine Karre gekauft damals, habe diverse Motorräder gefahren, mein Leben lang aber eigentlich immer Vespa. Mhm. Und so sehr ich an der Vespa hänge, das ist, am Ende ist es doch nur ein Gebrauchsgegenstand für mich. Also, ja, siehst du, bei mir ist es halt komplett anders. Also für mich ist es kein Gebrauchsgegenstand, sondern für mich ist es schon eher... Ja, eine Weltanschauung ist ein großes Wort, aber schon so ein bisschen so eine Philosophie. Also die Identitätsstift? Nicht unbedingt, sondern eher so für mich. Also es gibt so Momente, wo so du fährst irgendwo auf einer Landstraße und da passt alle zusammen. Alleine, die Uhrzeit passt und so, und dann ist es mir egal, ob ich Hunger habe oder pullern muss oder wie spät es ist oder wann ich gefrühstückt habe. Manchmal sind es nur 2-3 Kilometer, wo du so hast, So ein Flow. Du bist eins mit der Maschine. Du und die Maschine. Das kenne ich sogar mit meinem blöden Automatikroller. Genau. Ich das, ja. Und dann macht es so wie so eine Seifenblase, macht es plopp und dann ist es wieder weg. Ja. Und dann fährst du in die Stadt rein und dann ist es so. Aber wenn ich so einen Moment habe, dann trägt mich sowas wirklich über Monate durch meinen Alltag. Und ich habe manchmal auch den Moment, dass ich versuche, das wiederzufinden, indem ich dieselbe Straße nochmal fahre oder so weiter und so fort. Funktioniert? Nein, geht nicht. Das ist abgefahren, es geht nicht. Und manchmal fahre ich irgendwie ein ganzes Jahr, ohne einmal an diesem Punkt gewesen zu sein. So lange, das ist ja furchtbar. Ja, aber das ist manchmal so. Also klar, wieder Berlin, große Stadt, bis du die Zeit hast, wirklich zu fahren, ist das selten. Aber wenn es dann irgendwie passt, dann geht das lange gut. Und dann sind das auch so Momente, wo du in einer Gegend warst, wo du immer für immer Erinnerungen mit dir verbindest. Und das die ist dann die Erleuchtung, die dann plötzlich auftritt. Wenn man möchte, könnte man sogar so in diese Richtung drehen. Das ist so ein Nirvana-Moment wie beim Meditieren. Ja, ich würde nicht so weit gehen, aber es hat schon viel damit zu tun. Also genau. Du bist irgendwie mit dir alleine, du hast einen Helm auf, du bist direkt mit der Natur. Du hast also keine Fensterscheibe vor dir, kein Radio, du hast keinen, der dich vollquatscht. Du merkst nass oder kalt, du riechst ein Feld schon, bevor es kommt. Du merkst, ob die Straße warm oder kalt ist. Die Maschine ist warm, aber nicht zu heiß. Genau. Der Motor läuft ideal. Ja? Also du merkst, im Drehzahlbereich, wo er wirklich schön rund läuft. Du merkst, wo du denkst, hier klappert seit 10 Minuten, was klappert. Das ist ein anderes Klappern als sonst, muss ich mal gucken und so. Du bist da schon so irgendwie drin. Und das sind Momente, andere meditieren oder so, wo du halt so den Kopf frei kriegst und nur noch so mit dir da draußen bist, dass du danach so wie entspannt, erholt, frei im Kopf. Du, aber es ist ja, das ist Meditation. Das ist dann Mototation. Ja. Ich kenne das sogar beim Fahrradfahren. Ist so ein Rückenwindeffekt. Also es gibt so einen Effekt, wo du weder Rücken noch Gegenwind hast irgendwie. Da ist das auch gerne. Ich kenne Moment, das vom Autofahren. Wenn das jetzt noch zwei Stunden so weitergeht, wäre es okay. Ja. Ich kenne das vom Autofahren überhaupt nicht, witzigerweise. Doch, gibt's auch. Hast du das? Ich hatte beim Auto... Ja, kommt, glaube ich, sehr aufs Auto an. Wenn du so ein modernes Auto hast, wo alle per Computer und so, und dann... Es muss dann schon so adäquat ungefähr so sein wie Triumph, Guzzi, Harley, irgendwie sowas. Aber wenn du, Emotion mitschwingt. Ja, du brauchst eine Emotion, wenn du mit dem Fahrzeug emotional verbunden bist, ist quasi die Voraussetzung dafür, dass diese Momente auftreten. Ja. Aber jetzt zum Beispiel auch angefangen bei der Honda, was ich erzählt habe, merke ich auch, dass ich bin kein Vierzylinderfahrer. So, weil das ist, klar haben die eine mörderische Leistung und sind schnell und so, aber das ist nicht sozusagen nichts, was zu mir spricht. Ich bin ja 2 Jahre so eine relativ neue Triumph Bonneville gefahren, ein traumhaft schönes Motorrad, also so schön und oft. Ja, und die habe ich dich auch immer sehr beneidet. Großartig zu schrauben. Ich hatte noch nie ein Motorrad, wo man so einfach überall rankommt und wo die Schrauben auch so massiv sind, dass du sagst, du kannst nicht kaputt machen und so. Also total schön, aber beim Fahren hatte ich das Gefühl, Passat Diesel. Ich habe mich auf dem Ding zu Tode gelangweilt und habe die dann im guten Freund... Von welchem Baujahr reden wir da? Eine 2003er T100 Special. Das nee, T100. Und ein Freund von mir hat die gekauft, der fährt die heute noch. Und immer, wenn ich den sehe, sage ich, Alter, was für ein schöner Ofen. Das ist witzigerweise, den Effekt hatte ich auf der Transalp auch. Hm. Wunderbarer Motor, ist nichts dran gewesen, super gelaufen, alles. Wenn ich damit dann mal irgendwie, Freundin von mir hat so ein Grundstück draußen in was ist das da, ja, so 100 Kilometer Nord. Wenn ich dann irgendwie auf der Autobahn mit der Transalp gefahren bin, nach einer Viertelstunde habe ich gedacht, ich muss sterben. Hm. Also das ist das Langweiligste, was mir je passiert ist tatsächlich. Ist es ja. Ist es. Aber da wir beim Thema waren, billig gekauft, teuer bezahlt, natürlich, das ist ja die Geschichte, die du dazu hast, dass du so einen Leerweg gehst. Ja. Ne? Du siehst irgendwas am Straßenrand und denkst, boah, das kann ich mir noch gerade so leisten, das wird schon irgendwie funktionieren. Und wenn du keine Ahnung davon hast, wirst du auf die Nase fallen. Ja. Aber dadurch wäre das nicht passiert, hätte ich nicht bestimmte Leute getroffen, hätte nicht bestimmte Sachen gelernt, hätte nicht bestimmte Dinge gesehen, hätte nicht bestimmte Erfahrungen gemacht, sondern wäre heute genauso so wie früher. Und deswegen kann man vielleicht auch den sozusagen diesen Wert, den man bezahlt, gar nicht oder muss man gar nicht monetär aufwerten. Ja, genau. Ich tue mich auch mal schwer damit, wenn Leute irgendwelche Fahrzeuge verkaufen und sagen, hier, ich habe ein Wertgutachten für 55.000 Euro. Wo ich denke, ja, super, kauft keiner. Also weiß ich nicht, vielleicht kauft es trotzdem einer, aber... Ja, das ist ja ein Angebotspreis dann, wenn du den nimmst. Ja, und aber so, also wenn du sozusagen sowas als monetär hochrechnest, ne, und dann sagst, das ist dran, das ist dran. Also zum Beispiel eine Sache, die ich sofort gelernt habe, wenn du irgendwas hast und du kaufst irgendwie, keine Ahnung, ein neues Bauteil und baust es an und denkst, wenn ich die später verkaufe, ist ja hier gerne teure Fahrwerksdingens eingebaut. So, sobald du das angeschraubt hast, sinkt der Wert, also kannst du den Kaufpreis auf deinem Kassenbon schon mal halbieren. Weil das ist dann nur noch halb so viel wert, weil das ist schon benutzt in dem Moment. Und das lernst du halt auch erst mit der Zeit. Oder dass du, wenn Leute irgendwelche Sachen total... Man lernt das übrigens auch ganz gut beim Neuwagenkauf. Ja, das ist ja im Prinzip dasselbe. Du fährst aus dem Schaufenster raus und in dem Augenblick sind 15% dessen, was du an der Kasse eben bezahlt hast, weg. Genau, für 10 Meter gefahren. Ja. Aber ja, also ich finde, vielleicht muss man manchmal auch wirklich so ein Lehrgeld bezahlen, sowohl emotional als auch finanziell, um bestimmte Sachen einfach zu lernen. Jakob, ich glaube, man muss es nicht. Es gibt, also in deinem Fall glaube ich inzwischen, du willst es. Ach ja, klar. Du willst es. Also die Volvo-Geschichte, das war ja fast ein Zwang. Ja, ja. Oder man kann auch sagen Schicksal. Ja. Ja, das Schicksal hat eben zugeschlagen. Du hast den neon-orangefarbenen 244. Ich hab ihn noch vor Augen, Automatik. So eine, mit so einer alten, was war das, Borgward? Nee, Borgwarner. Eine Borgwarner, Dreigang-Automatik, was für eine Schüssel. Wie hieß die AW41, oder? Ja. Aber hey, das Auto war halt... Aber wenn du jetzt... Schön. Hatte der Overdrive mit dem Knopf? Ja, klar. Ja. Wenn du jetzt gerade... Und im kalten Winter, alle Autos waren irgendwie kalt und muchtig. Du machst diesen Volvo an, es macht Peng und das Ding ist warm. Genau. Skandinavien-Ausführung, genau. Mit der Volvo-Heizung, da konnte man, auch mit dem Gebläse konntest du Haare föhnen. Ja. Wenn du jetzt aber gar nicht fahren kannst... Hör auf, das ist so in der Wunde beugen. Ja, genau. Ja. Wie geht's dir damit? Psychotherapeutenfrage. Beschissen, aber ich würde natürlich gerne viel mehr fahren, aber ich habe einfach nicht die Zeit dazu. Es ist schon so, dass so ein paar Freunde von mir und Icke, wir haben seit knapp 20 Jahren jedes Jahr, dass wir uns mindestens eine Woche nehmen und sagen, wir fahren jetzt Motorrad. So. Mhm. Und meistens wird es Skandinavien, weil es von Berlin aus nicht weit weg. Du kannst die Nachtfähre nehmen, bist morgens um 6 in Malmö und bist dann, wenn du eine Woche hast, schaffst du es vielleicht sogar bis... Die sind bis zum Nordkap gefahren. Mhm. So, also kannst du machen. Dann fährst du halt viel, aber oder nach Norwegen hoch und ein paar Fjorde abfahren und so. Das ist dann schön. Das war in den letzten Jahren wegen Corona nicht möglich, weil man nirgends hinreisen konnte und so. Und dann habe ich mir aber einfach einen Tag genommen und bin zur Ostsee fahren oder einfach mal Berlin auf 15 Uhr raus, einmal um die Stadt rumfahren und um 12 Uhr wieder reinfahren, einmal um die Stadt gefahren. Aber wie würde es dir denn gehen, wenn die Entwicklung, die ja teilweise so angestoßen ist, dass man sagt, nee, Jakob, also das geht gar nicht. Aus Umweltschutzgründen ist ja völlig sinnlose Profilierungsfahrt. Profilierungsfahrt, also das fällt jetzt alles weg. So eine Sache kann man mit dem Fahrzeug nicht mehr machen. Das steht jetzt. Was würde denn dann sein? Das kann ich dir nicht sagen. Natürlich wird das Leben weitergehen. Das ist nur ein Fahrzeug. Ich bin ja da ganz realistisch. Also wir wollen uns jetzt mal nicht irgendwie da so zu sehr ranhängen. Naja, aber Fahrzeug ist ja nur dann tatsächlich so, wie es... Genau, wenn es bewegt werden kann. Ich würde es andersrum sagen. Also wenn man gar nicht mehr fahren kann, dann ist es so. Dann wird es irgendwie einen Grund geben. Und natürlich sind alle ökologischen Gründe schon nachvollziehbar. Ne? Also die sind nachvollziehbar, so. Aber würdest du die akzeptieren? Ich würde das schon akzeptieren. Ich würde aber sagen, ein Motorrad nimmt irgendwie, keine Ahnung, 5 Liter Sprit oder so. Das ist jetzt was anderes, wenn ich mit einem großen Geländewagen durch die Straßen fahre. Und du kannst ja auch vor allen Dingen... Anderes Thema. Aber also wenn, du kannst ja vor allen Dingen auch davon ausgehen, dass es nicht per Order de Mufti verboten werden wird, sondern im Zweifelsfall kostet der Liter Sprit halt 10 Euro. Und da wollte ich hin. Und den Gedanken hatte ich schon. Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Also würde der Liter Sprit, sagen wir mal, 5 Euro kosten? Ja. Oder 10, würde ich sagen, okay, all klar, da ist mein Sparschwein, ich stecke jeden Tag halt ein bisschen Geld rein und den Spaß gönne ich mir. Dafür würde ich andere Sachen einschränken und würde aber sagen, solange das gesundheitlich funktioniert und solange du die Kiste angetreten kriegst, das irgendwie hinkriege, gibt es keinen Grund, es nicht zu tun. Angetreten, du trittst die an? Nee, Harley trittst du nicht mehr. Nee, könnte man, aber. Hat die noch einen Kicker? Nein. Ich glaube, da wird sie nicht mehr mit meinem Gewicht durchkommen, ne? Das geht. Also die Kickerei ist, glaube ich, gar nicht so schlimm. Also ich habe die Triumph angetreten, ich habe die Enduros angetreten, das ist alle kein Problem. Das kannst du schon machen. Musst halt wissen, wie die Technik geht. Ne? Und der Witz ist ja immer auch auf irgendwelche Treffen und so, wenn die da mit ihren alten Shovels kommen, dass du dich hinstellst, stellst sie alle in eine Reihe und jeder darf einmal treten. Mal gucken, wie er angeht. Das ist halt schon lustig. Aber, nee. Ja, aber wenn du die nicht kennst, Holger, also du kriegst die nicht an. Nee. Du kriegst die nicht an. Wahrscheinlich nicht. Ne? Also der einzige Kicker, den ich hatte, also abgesehen von den Vespas, war halt die der R53. Ja. Und die hättest du ja nur mit der Hand anmachen können. Ja, die könntest du ja machen. Aber hier, ich habe eine SRX6, also das ist ja die Straßenversion der TT, wenn man so will. Ja. Und da musst du auch individuell, bei jeder Maschine ist es anders. Ein bisschen mehr Gas, weniger Gas. Das lernst du dann halt mit der Zeit, mit jedem Fahrzeug, was du hast. Und das ist genau die Frage, die wir am Anfang hatten. Ist das ein Gebrauchsgegenstand, eine Stadtschlurre, man kann es nennen, wie du willst, wo ich sage, ist mir egal, ob das Ding dreckig ist oder nicht und Hauptsache bringt mich von A nach B. Das ist das eine. Oder aber du sagst, das ist was Besonderes und das wird auch mit dem gebotenen Respekt sozusagen behandelt und erhalten. Als Familienmitglied sozusagen. Interessant finde ich, wie wir von billig gekauft, teuer bezahlt, jetzt in eine philosophische Auflösung gekommen sind. Es ist ja tatsächlich immer verhältnismäßig billig, wenn du die Sonntagsredner hörst. Und es muss dann aber, meinetwegen auch im Klimawandel-Zusammenhang, teuer bezahlt werden. Kannst es ja auch sehen. Ne? Die Wolte verstehe ich jetzt nicht. Na, es ist doch ein teures Unterfangen, den Klimawandel aufzuhalten oder zu ertragen. Hier. Es ist einfach ein teures Unterfangen, wenn du Flutopfer bist oder Waldbrandopfer. Es wird ja alles mit dem Klimawandel assoziiert. Aber das ist jetzt eine ganz andere Geschichte. Billig ein Fahrzeug mit einem Verbrennungsmotor, sorgst für CO2-Emissionen, also befeuerst den Klimawandel. Okay, eine Meter Ebene drüber. Weil du gerade von Philosophie sprachst. Ja. Nee, das sind 3-Meter-Ebenen, glaube ich. Aber grundsätzlich ist das natürlich auch ein Gedanke, der da ist. Und ich muss an der Stelle auch vielleicht wirklich nochmal deutlich klarstellen, dass jeder, der ein Verbrennungsmotor getriebenes Fahrzeug bewegt, sich natürlich auch darüber im Klaren sein muss, dass das, was da hinten rauskommt, keine Gummibären sind, sondern dass man damit natürlich... Hast du ein schlechtes Gewissen, wenn du eine Kiste anwirfst? Habe ich nicht. Nee, weil erstens hat die einen Cut, zweitens, wie gesagt, nimmt die relativ wenig Sprit, drittens fahre ich jetzt nicht so oft, leider. Ich hatte ein schlechtes Gewissen damals, als ich noch im ZT fahren bin und du mit einer großen blauen Wolke hinten raus durch die Stadt geknallt bist. Aber du bist ja dann. Bist du denn da? Wenn ich die Vespa nach 3 Monaten antrete, dann hoffentlich sieht mich jetzt keiner, wie ich hier bin. Aber bist du denn da so viel gefahren, dass es nennenswert war? Oder also 15.000 Kilometer? Nee. Ich habe die halt in der Stadt so zum Einkaufen halt das Ding benutzt. Naja, was kam da zusammen? Ja, weiß ich nicht, lass das irgendwie. Im Jahr waren das schon 3.000-4.000 Kilometer. Das waren Zeiten, ich hatte kein Auto und ich habe in Berlin gewohnt und in Potsdam gearbeitet und bin manchmal sowohl tagsüber als auch nochmal zur Nachtschicht gefahren. Also ich hatte schon so Jahreslaufleistungen von 15.000 Kilometern auf dem Motorrad. Ja, okay. Also die ganz normale Durchschnittslaufleistung, die ein Autofahrer auch hat. Genau. Aber um das nochmal aufzugreifen mit dem Klimawandel und Verbrauch und dass man sich darüber bewusst ist, das weißt du ja auch, dass diese gesamte Oldtimer-Szene, wir hatten einen Verein, der hieß Verein zum Erhalt von verkehrshistorischem Kulturgut. Gut. Das war der AWO-Club. Das sind ja alle Leute, die sozusagen, die fahren ja diese Autos auch aus einer Leidenschaft heraus und pflegen die und erhalten die und so. Und das sind ja jetzt keine Autos, die den ganzen Tag über die Autobahn fahren oder durch die Stadt fahren, sondern die fahren sonntags mal eine Runde um die Linde im Dorf oder so. Oder mal im Stadtverkehr, im Stau auf keinen Fall. Was du ja auch, du sagst ja immer, das ist Moving Art auf irgendeine Weise. Und das ist, finde ich, auch nicht zu verurteilen. Nee. Also das, da tue selbst ich mir, also ich verurteile sehr schnell und sehr viel, insbesondere was CO2 angeht, aber das kann selbst ich nicht. Ja, also aber wenn du dann sagst, genau auf die Frage, muss man oder kann man auf unnötige Fahrten verzichten? Natürlich musst du nicht mit deinem 57er Chevy zur Rewe oder deinem Einkaufsladen deines Vertrauens fahren. Machst du auch nicht, weil es Quatsch ist, weil die Karre wieder Volvo 22 Liter nimmt. Sondern den benutzt du halt nur ganz selten. Und wenn der Sprit wirklich 2, 5, 10 Euro kostet irgendwas, dann ist es so. Dann ist es der Preis, den du für deine Leidenschaft zahlst. Also ist der Spritpreis quasi der Hebel, um da was zu bewegen? Also wahrscheinlich, natürlich ist der Spritpreis der Hebel. Ja, na klar ist das der Hebel. Also ich muss nur auf mich gucken. Mein Bus verbraucht 7 Liter. Wir gestatten uns damit, irgendwie nach Südfrankreich zu fahren, um eine Woche Urlaub zu machen oder sowas. Wenn jetzt der Sprit irgendwie einen Zehner kostet, dann überlege ich mir halt zweimal, ob ich nach Südfrankreich fahre oder ob dann nicht die Müritz auch ein schöner Urlaub ist. Genau. Also klar ist das der Hebel. Mhm. Ja. Leider, sage ich, zu einfach, ne? Eigentlich. Warum? Naja, weil irgendwann früher oder später wird es so kommen. Irgendwann, meinst du, irgendwann kommt einer drauf und setzt den Hebel an? Die sind jetzt schon drauf gekommen, aber Kostet halt Geld, CO2. Ja. Ja, und es gibt ja noch mehr Möglichkeiten, die du machen kannst, wenn du sozusagen auch sagst, dass für bestimmte Fahrten, wo Leute mit dem Auto fahren, dass du sagst, es gibt irgendwie andere Möglichkeiten, klimaschonendere Möglichkeiten, sich vorzubewegen. Ja, wir sind ja schon an einem Punkt, also wenn du jetzt im Wahlkampf anguckst, was die Grünen vorschlagen, wir machen einen CO2-Preis, die Kohle, die wir einnehmen, schütten wir an die Leute wieder aus. Ja, da ist die weiche Stelle, Holger, Es wird zwar gesagt, aber nicht wie. Über solche Mechanismen kannst du es dann aber doch wieder einigermaßen steuern, dass der das Auto benutzen muss, es tatsächlich benutzen kann und am Ende ist es, glaube ich, auch eine Anreizfrage. Also wenn Leute natürlich auf ihr Auto angewiesen sind, weil es fährt kein Bus, wenn du morgens zur Arbeit musst und du musst mit dem Auto fahren, sonst bleibst du zu Hause oder du kannst sonst kein Brot kaufen, weil der Supermarkt ist so weit weg oder so. Aber wenn du ein Angebot machst, zu sagen, ey, du kannst dein Auto benutzen oder aber du kannst irgendwie mit einer geförderten, was weiß ich, irgendwas, kriegst du ein klimafreundliches Fahrzeug oder wir finden eine Möglichkeit, dass man dann Shuttle baut, was ein Angebot. Geht. Es muss ein Angebot. Du musst den Leuten ein Angebot machen vor dem Verbot. Na, wie ticken denn die Leute? Jetzt kommen wir auf eine ganz andere Ebene. Die Leute fragen sich immer, was habe ich denn davon? Was kriege ich denn dafür, wenn ich das mache? Ich mag mein Auto sehr, was kriege ich denn dafür, wenn ich es nicht benutze? Und dann musst du ihnen ein Angebot machen. Ja, die Antwort ein weniger aber eben Planeten. Bevor du es einschränkst, muss das Angebot richtig real existieren. Exakt. Haben wir das schon? Jetzt? Nee, haben wir noch nicht. Im Innenstadtbereich haben wir das und die Leute fahren trotzdem. Moment. Die haben ein Angebot, existiert zwar, aber wird nicht angenommen. Ja. Warum nicht? Weil das Autofahren noch zu billig ist. Zu billig? Ja, ist noch zu billig. Vielleicht ist es ja, geht es gar nicht um Geld, sondern es fehlen eben diese meditativen Momente, die Jakob gerade angesprochen meditative hat. Meditative Momente, wenn du von Tempelhof nach Bankhof fährst? Nein, nicht da, aber machst du natürlich nicht. Er fährt ja mit seinem Motorrad auch nicht durch den Berufsverkehr, aber er hat das Fahrzeug, um eben diese meditativen Momente auf Brandenburger Allee. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Eben sind zwei verschiedene Baustellen. Also, dass ich mit dem Auto, dass ich in Pankow arbeite, in Tempelhof wohne und mit dem Auto von Tempelhof nach Pankow fahre, das mache ich ja nicht, um meditative Momente zu haben oder um mich daran zu erfreuen, mit meinem Ford Transit durch die Gegend zu fahren. Aber du hast ein Auto. Richtig. Du hast es, ja. Unter anderem oder vorrangig, um eben meditative Momente zu erfahren. Und wenn man sowieso hat, dann kann man ja damit auch zur Rewe fahren. Ja klar, weil es zu billig ist. Ja, da machen wir jetzt ein zweites Thema auf. Da kannst du natürlich auch darüber reden, ob eine Stadt für den Autoverkehr konzipiert ist oder nicht. Ja. Für andere Angebote überhaupt eine Infrastruktur da ist oder nicht. Und was man nicht vergessen darf, da sind wir wieder auch bei der Philosophie der Leidenschaft und so, dass wir aus einer Geschichte kommen, wo ein Auto zu haben im Sinne von Besitzen, irgendwie auch noch als Statussymbol ist, du bist 18, du hast jetzt endlich ein Auto. Du hast es zu was Meine gebracht. Eltern haben ihr Leben lang gearbeitet, jetzt konnten die sich endlich einen Opel Kapitän leisten oder so, was du in 15 Jahren hattest. Das ist noch was. Hast du ein Auto, bist du jemand. Und das trägt sich natürlich bis heute fort. Und ich glaube, diese Denkweise sitzt so tief, dass sie sich nicht innerhalb von einer Legislaturperiode ändert. Ich wollte gerade sagen, das schaffst du nicht. Aber ich meine, Auto war oder ist vielleicht, also jetzt schon nicht mehr, man sieht, es gibt irgendwo einen Break, ein hochemotionales Ding. Ja, ist ja ein Ding. Das verändert sich aber gerade. Das verändert sich gerade. Verändert sich das nur da, wo wir es wahrnehmen, also in der Stadt? Oder nee, das verändert sich generell, denn bislang war es ja so, wie Jakob eben gesagt hat, der Besitz des Autos war die Überschrift sozusagen. Also das du stellst dein Auto war die Triebfeder. In Garageneinfahrt und der Nachbar sagt, oh, guck mal, er hat ein neues Auto gekauft. Genau, so. Und die Zeiten sind jetzt wirklich vorbei, weil die Kisten, die man heute als Normalmensch fährt, sind alle völlig unemotional. Ja. Und Wegwerfprodukte sind also beliebig austauschbar. Interessant ist eben heute nicht mehr der Besitz eines Autos, sondern der Besitz oder besser der Zugriff auf individuelle Mobilität, wie die auch immer aussieht. Es gibt ja 5 oder 7 Formate, die man sich eben als individuelle Mobilität kaufen kann, jedoch nicht der Besitz der chipgefüllten Plastikkarre, die da vor der Tür steht. Das ist völlig korrekt, aber genau das ist es. Das ist, wenn du sagst, individuelle Mobilität, ich muss morgens zur Arbeit kommen, A und B, wenn es eine Möglichkeit gibt, das irgendwie elektrisch zu machen und so, dass ich nicht nass werde, wenn es regnet oder dass meine Frisur nicht kaputt geht, wegen Helm. Ich glaube ja immer noch an eine elektrifizierte C1, ne? Ja. Übrigens. Ja. Aber weißt du so, ich fahre nicht mit dem Roller, weil geht meine Frisur kaputt, nicht meine. Aber solche Geschichten oder anziehen. Wenn es da irgendwie eine Möglichkeit gibt zu sagen, du musst nicht mit deinem Auto fahren, gibt auch hier Fahrzeug XY, glaube ich, dass da ein Umdenken stattfinden kann. Natürlich, ohne Frage, weil der schöne Witz, liebe Verkehrsnachrichten, liebe Autofahrer, denken Sie daran, Sie stehen nicht im Stau, Sie sind der Stau. Mhm. Ne, alle sind genervt, wenn Sie irgendwo stehen an der Ampel und es geht nicht vorwärts in der Stadt, klemmt's. Aber warum klemmt's in der Stadt? Auch weil du da in der Mitte drin stehst. Weil ich immer sage, alle wollen Veränderung, keiner will sich verändern. Immer die anderen, die sich verändern müssen. Die anderen, genau. Naja, gut, billig gekauft, teuer bezahlt. Die Frage ist natürlich, bleibt es so, wie es jetzt ist? So billig und dann mit teuren Folgen? Du hast ja eben gesagt, es ist alles viel zu billig. Und das, was daraus resultiert, ist sehr, sehr in der Zukunft sehr teuer zu bezahlen. Bleibt nicht so. Kann ja nicht. Ich glaube, es sind auch wieder zwei Themen, die wir da, die wir da miteinander vermischen. Das Problem ist, dass wir müssen dringend damit aufhören, CO2 überhaupt in der Atmosphäre abzuladen. Und ein Ding davon, wie wir das verhindern können, ist aufzuhören, mit Verbrennungsmotoren durch die Gegend zu fahren. Das ist nur ein Ding. Haben wir ja immer wieder das Thema, dass du sagst, Autos sind nur 5% davon. Gleichzeitig, 20. oder 20, entschuldige, ja, ein Fünftel. Wir haben einmal das übergeordnete Thema, dass wir dringend CO2 vermeiden müssen. Und darunter haben wir dann dieses hochemotionale Thema Automobile, was du eben gesagt hast. Da hängt so viel Emotion an. Selbst an einem bescheuerten, was weiß ich, Billo Polo von der Stange hängt ja immer noch Emotion dran. Das ist ja immer noch, du musst nur mal gucken, wie gehen Leute, selbst wenn sie in diesen 0815 Autos sitzen, wie gehen Leute mit sich um, wenn sie in diesen Autos sitzen? Wie gehen die mit diesen Autos um? Wie gehen die mit dem Straßenverkehr um, wenn sie in diesen Autos sitzen? Das ist immer noch viel zu emotional. Das ist immer noch kein Werkzeug, das du benutzt, um von A nach B zu kommen. Ich fürchte, das wird sich nicht auflösen lassen, jedenfalls nicht im Inland durch das Inland. Ich glaube ja tatsächlich, dass wir, weil Deutschland einfach diese Autobauer, Autofahrernation ist, wenn du dir einfach nur die Geschichte nach 1945 anguckst, was das bedeutet hat, ein Auto zu haben und endlich wieder raus zu können, die Welt auf eine andere Art und Weise kennenzulernen als von der Führerkanzel eines Panzers aus. Und so, da hängt ja so viel ein geschichtlicher Ballast hinten dran. Also wenn man das mal jetzt verlässt, ist vielleicht ein bisschen extrem das Beispiel, obwohl es richtig ist, die wirtschaftliche Komponente. Davon auch nochmal abgesehen. Das ist das, was uns im Moment bremst. Wenn die Automobilindustrie macht im Jahr einen Umsatz, der liegt in einer Größenordnung wie der Bundeshaushalt, da kann keiner drauf verzichten im Augenblick. Richtig. Ja, im Augenblick nicht. Aber deswegen wird das so rumgeeiert. Wasch mich nicht. Und was ich ja wirklich glaube, ist, dass wir vom Ausland lernen werden, dass eine bessere Welt in diesem CO2-reduzierten Sinne möglich ist. Dass wir sehen, dass auf einmal Paris die Innenstadt autofrei macht. Wir alle gucken nach Kopenhagen und sagen, guck mal, wie man in Kopenhagen Fahrrad fahren kann. Guck mal, wie man in den Niederlanden Fahrrad fahren kann. Kopenhagen ist ja auch nur so groß wie Neukölln. Egal, aber es funktioniert. Und, ja. Ne, und ich glaube, dass eher wir irgendwann die Letzten sein werden, die noch da sitzen und sich so aufführen oder sich gerne so aufführen würden, wie wir es immer getan haben. Wir drei? Und an diesem Tisch. Genau, an diesem Tisch. Nee, es wird am Ende wird es aber nur funktionieren, wenn wirklich alle zusammen irgendwas machen. Also was im Moment passiert, wie Andreas richtig sagte, Veränderung ist super, aber nicht bei mir, dann wird überhaupt nichts passieren, sondern entweder alle machen zusammen irgendwas oder wir laufen alle über die Klippe. Aber das führt uns wirklich zum Thema. Oder alle kriegen zusammen ein Angebot, was akzeptabel ist. So ja, das wird nie passieren, weil du wirst nie ein Angebot machen können, das für alle akzeptabel ist. Du wirst immer einen finden, der sagt, aus diesen und jenen Gründen ist dieses Angebot für mich nicht akzeptabel, darum will ich es nicht haben. Man kann es auch noch einfacher sagen, es wird nie ein Angebot geben, was so geil ist wie ein Auto. Selbst das würde ich bestreiten, weil das Auto ist kein geiles Angebot. Doch. Das hat nichts mit Freiheit zu tun, das ist das am höchsten reglementierte System. Du hast doch gerade gesagt, nach dem Krieg fing es an. Nach dem Krieg fing es an, ja, aber es ist trotzdem. Damals hast du auch noch kein Tempolimit in der Innenstadt gehabt. Das ist, ich kann mir kein stärker reguliertes System vorstellen als das Automobil. Ja. Egal, was ich mit dem Automobil mache, ich bin ab dem Moment, wo ich einen Zündschlüssel umgedreht habe, absolut unfrei. Das ist doch kein gutes Angebot. Absolut unfrei ist ja Quatsch, Holger. Ja gut, ich kann den Sender im Radio wählen. Ich könnte doch sagen, Mann, die beiden Quatschköpfe, die gehen mir hier so auf den Zünder. Ich steige jetzt hier auf, gehe hier die Treppe runter, steige in mein Auto und fahre in die Ostsee. Ja. So, wenn ich jetzt kein Auto hätte, könnte ich zwar auch aufstehen und rausgehen bis zur Bordsteinkante, aber dann hätte ich nichts, wie ich an die Ostsee komme. Könntest du mit dem Zug an die Ostsee fahren, würdest dann wahrscheinlich nicht auf der 24 aber im Stau stehen und dich über die ganzen anderen Blötschköpfe auf. Ne? Aber das du, der Zug ist gerade weg. Das ist ja nicht mehr selbstbestimmt. Ganz wesentlich. Autofahren ja sowieso nicht. Du kannst doch nur noch selbst bestimmen, wann du losfährst. Ich habe aber immerhin das Gefühl, es wäre selbstbestimmt. Richtig. Das ist der Trick, aber das macht es nicht zu einem guten Angebot. Nee, aber es ist nachgefragt und gewünscht. Es ist gelernt. Mag ja sein. Aber ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, wenn du wirklich vorurteilsfrei oder so vorurteilsfrei wie möglich mit Menschen darüber sprichst, wird sich sehr schnell herausstellen, dass das Auto kein wirklich gutes Angebot ist. Alleine schon von den Umweltbedingungen abgesehen. Wir haben jetzt draußen 25 Grad, meist bewölkt. Es regnet nicht. Was ist denn jetzt eigentlich das Beste, um durch die Stadt zu fahren? Das ist doch eigentlich so ein Elektroroller, den du überall an der Ecke mieten kannst. Aber nicht, wenn er denn 60 Kisten fahren würde. Wenn er 60 fahren würde, aber nicht, wenn du noch zwei Kisten Wasser und noch eine Tüte Katzenstreu mitnimmst. Dann nimmst du halt den Lasten-Elektroroller, der da auch steht, der da natürlich nicht steht. Aber ich sage, du findest natürlich immer... Ja, aber das fährt auch nicht sich. Ich weigere mich zu sagen, dass das Auto, ausgerechnet das Auto, das beste Angebot ist. Vor allen Dingen nicht in der Stadt. Wenn du da wohnst, wo ich groß geworden bin, dann ist das... Das beste Angebot, ja. Da schränken wir es schon ein. Eben, da schränkst du es schon wieder ein. Das, ist dann das heißt, du kannst schon wieder nicht, das ist das große Problem, du kannst gar kein Angebot machen, das für alle gut ist. Du kannst keine Politik machen, du musst es halt viel kleinzelliger machen. Du hast das Gefälle zwischen wirklich urbanen Ballungsräumen wie Berlin Innenstadt, dann hast du aber auch Berlin Außengelände außerhalb des S-Bahn-Rings, wo es schon schwierig ist, irgendwo hinzufahren. Und dann aber auch ländliche Gebiete, komplett Gebiete weit ab, wo nichts, kein Bus mehr fährt. Du wohnst in Mariendorf, du darfst Auto fahren. Du wohnst in Tempelhof, du darfst nicht Auto fahren. Könnte man ja mal machen. Ja. Aber kriegst du halt nicht in Politik übersetzt. Schwierige Frage. Ja. Also ich glaube, das ist noch das nächste Thema, City Maut oder so, ob das in London funktioniert oder nicht, ob das funktioniert, dass die Leute dringend mit dem Auto in die Stadt fahren müssen. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber natürlich hat jede Form der Fortbewegung, der individuellen Fortbewegung auch ihren Preis. Und ob du und den zwar jetzt, nicht nur monetär. Genau, sondern auch zeitlich. Geht zu Fuß, dauert lange. Genau. Komfortmäßig. Ja. Und ich glaube, der Aspekt der individuellen Mobilität ist der Zeitfaktor. Der Zeitfaktor. In unserer auf der Kurzstrecke vielleicht. Also sobald du auf die Langstrecke gehst, löst sich das ja wieder auf. Also wenn ich mir so angucke, meine Eltern leben in der Nähe von Köln. Wenn ich da mit der Bahn hinfahre, bin ich in der Regel schneller, als wenn ich mit dem Auto fahre, obwohl es mit der Bahn über 5 Stunden dauert. Und rein rechnerisch ich mit dem Auto schneller sein müsste. Und es funktioniert nie. Ja, aber womit fährst du? Im Moment wegen der Pandemie und weil meine Stieftochter noch nicht geimpft ist, weil sie nicht geimpft werden kann mit dem Auto. Also ich setze mich so wenig Infektionen. Also lassen wir das mal weg. Mit dem Zug. Ich fahre weil, mit der Bahn. Weil du da einigermaßen sicher sein kannst, dass die projektierte Zeit auch eingehalten wird. Nee, weil ich da pennen kann, während das Ding unterwegs ist. Na okay, aber das ist ja auch ein Zeitthema. Ja, na, und du kommst dann in dem Moment an und bist nicht gestresst vom Verkehr und allen möglichen Dingen, sondern bist erholt. Du kannst an deinem Zielort anfangen, Dinge zu tun, ohne erstmal 2 Tage zu akklimatisieren. Und aber selbst wenn es doppelt so lange dauern würde wie mit dem Auto, wenn du die Zugfahrt doppelt so attraktiv machst, es gibt eine sehr schöne Geschichte, die hat erzählt, Rory Sutherland heißt der, das ist ein Marketing-Experte aus Großbritannien. Da ging es darum, dass sie die Fahrzeit auf einer Zugstrecke, ich glaube sogar der Eurostar war es, den haben sie für aberwitzig, ich glaube 4 Milliarden Euro hat das gekostet, das Ding 30 Minuten schneller zu machen. Für das gleiche Geld hättest du kostenlos WLAN und Models, die Champagner servieren, da reinstellen können. Oder für ein Zehntel des Geldes. Mhm. Und die Leute, also sie haben irgendwelche Befragungen gemacht und die Leute haben gesagt, ja nee, dann wäre mir das auch scheißegal, ob das Ding eine halbe Stunde geht, das ist ja nur ein Quantität negligible. Ne? Ja. Du hast eben das Stichwort City-Maut reingeworfen. Ja. So einfach nur stumpf eine Bepreisung oder mit einem Regulierungseffekt? Also wem würdest du bemauten? Oh, ich würde niemanden bemauten, weil ich bin kein Verkehrspolitiker und kein Planer. Ja. Aber wenn ich mir überlege, was in London passiert ist. Londoner Innenstadt komplett verstopft, weil alle fahren da irgendwie durch. U-Bahn überlastet, dann hieß es irgendwann, wann das, vor 10 Jahren oder noch ein bisschen länger. Jeder, der in die Innenstadt reinfährt, zahlt halt eine bestimmte Gebühr. Mhm. Wo du dir dann überlegst, alles klar, dann fahre ich halt nicht mehr mit dem Auto ins Büro, sondern ich nehme mein Fahrrad. Ja. Oder so. Oder irgendein anderes Transportmittel. Ja. Und wenn du dann noch so eine Möglichkeit machst, dass du sagst, okay, Parken in der Innenstadt kostet nicht mehr 2,50 Euro die Stunde, sondern irgendwie 10 Euro die Stunde, wie es die Franzosen machen. Mhm. Dass du sozusagen das Bewegen in die Innenstadt, nur weil du schnell mal bei Gucci eine neue Handtasche kaufen willst oder was man da halt so macht, dass das so unattraktiv wie möglich gemacht wird, dass du sagst, du kannst trotzdem in die Innenstadt kommen, bist herzlich willkommen, aber lass doch dein Auto stehen. Was will man denn überhaupt erreichen damit? Also London, ich weiß nicht, ob das da richtig gut funktioniert, meines Wissens. Hervorragend funktioniert das. Aber in was London, will man erreichen? In London ist es Congestion Charge, da geht es tatsächlich um Stau. Also da man will also quasi die Belegung des öffentlichen Raumes, des Straßenlandes mit Autos minimieren. Belegung des Straßenlandes mit Autos minimieren, du willst die Lärm- und Dreckbelastung in der Innenstadt minimieren, du willst das Leben in der Innenstadt wieder lebenswert machen, was schwierig ist, wenn du keine Mietwohnung mehr hast, sondern nur noch Büros, das ist ein anderes Thema. Aber du willst natürlich die Innenstadt nicht zu so einem vollgestauten Wahnsinn. Also du willst die Blechlawine klein kriegen. Du willst die Blechlawine klein kriegen. Mein Erlebnis dazu war, ich habe eine Freundin in Los Angeles besucht und bin da über diese Autobahn gefahren, die, ich glaube, 8 Spuren in jede Seite haben. Ja, ja. Und es ist 2 Stunden morgens oder 3 Stunden morgens und 3 Stunden abends ist das voll. Da geht nichts. Parkplatz. Und nichts induzierte Nachfrage nichts heißt ist nichts. Übrigens der Effekt, der dahinter steht. Und dass sie zum Beispiel sagen, es gibt so eine Speedlane, wo du mit Kameras guckst und wenn du mit mehr als 3 Leuten im Auto sitzt, darfst du da fahren. Wenn du alleine sitzt, darfst du da nicht fahren. Genau, die Carpool-Lane. Genau, Carpool-Lane. So eine Geschichte, dass sie versuchen, die Innenstadt leer zu kriegen. Ist in L.A. jetzt eine andere Geschichte, weil die dürfen keine U-Bahn bauen wegen Erdbeben, aber auch das muss ja alles irgendwie nicht sein. So, und wenn ich jetzt durch die Innenstadt fahre und sehe, was da so an Individualverkehr jeden Tag passiert und wie Leute fahren quer durch, fahr doch einmal vom Alexanderplatz zum Zoo, einmal quer durch Regierungsviertel, wirst du irre, wirst du komplett irre. Vor allem, das darf ja Sattelschlepper langfahren. Da sind wir dann auch wieder, schaffst du noch nicht mal mit dem Motorrad einigermaßen entspannt. Nee, überhaupt nicht. Oder London übrigens, nur um das zu Ende, ich bin da ja sehr oft, also ich hab, bis diese Pandemie losging, war ich ja jedes Jahr in London und es ist wirklich von Jahr zu Jahr möglicher geworden, in London mit dem Fahrrad durch die Innenstadt zu fahren. Das war also vor 20 Jahren war das undenkbar. Wer fährt heute in London noch Auto? Leute, die sich das leisten können und wollen. Also du siehst sowohl den, also das ist klar, es ist für die Wohlhabenden, ne, wie früher Flugreisen. Der Bentley fährt dann natürlich immer in die Stadt, aber es fahren halt auch genauso gut Kleine durch die Stadt. Elektro ist, glaube ich, free of charge. Genau. Die müssen auch, glaube ich, sogar fürs Parken nichts bezahlen, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Und natürlich, was du halt hast und wem du es auch nicht verbieten willst, finde ich, Lieferanten, Handwerker und sowas alles. Also die fahren sowieso. Ja, aber die haben dann auch Platz. Ne? Die haben halt wirklich Platz, klar, du hast, die Karre abzustellen und tatsächlich zu entladen. Das ist halt auch. Du hast mehr Platz. Und wenn du sagst, die Leute sollen mehr Fahrrad fahren, wenn ich jetzt an eine Stadt wie Berlin gucke, das funktioniert nur, wenn du den Autoverkehr insofern minimierst, dass es auch weniger Unfallrisiko gibt. Ja. Zum weniger riskant ist, Fahrrad zu fahren. Und das funktioniert halt super dann auch. Ja, dass du auch sagen kannst, zum Beispiel, wenn, keine Ahnung, deine Kinder sagen, wir fahren jetzt mit dem Fahrrad in die Stadt, nicht, dass du zu Hause stehst und denkst, um Gottes Willen, die müssen jetzt über den 17. Juni mit dem Fahrrad, sondern sagst, alles klar, gibt's einen Radweg, prima. Okay, na gut. Und die jetzt hier, die viel zitierten Krankenschwester, Feuerwehrmänner, Polizeibeamten, die in den billigeren Außenbezirken oder im Land Brandenburg wohnen. Soll mir erstmal noch jemand belegen, dass es diese Bevölkerungsgruppe in einer solchen Signifikanz überhaupt gibt, ja, dass wir da gut, Politik drüber machen müssen. Aber guck mal, wenn du sagst, du bist Arbeitgeber und du musst dein Unternehmen dringend im Zentrum der Stadt ansiedeln. Warum auch immer. Dann ist es doch aber auch die Verantwortung des Arbeitgebers zu sagen, ich möchte, dass meine Arbeitnehmer gesund und entspannt und erholt und leistungsfähig zur Arbeit kommen, damit sie ihre Arbeit machen können. So ist es. So, also wünscht sich jeder Arbeitgeber. Also kann der Arbeitgeber an der Stelle zum Beispiel auch sagen, Leute sollen selber für sorgen. Ich mache mir mal Gedanken darüber, wie ich das hinkriege, dass meine Arbeitnehmer vernünftig von A nach B kommen. Jobticket, Jobrad, keine Ahnung, wenn es ein großes Unternehmen ist, gibt es irgendwie einen Shuttle vom S-Bahnhof, der immer zu Siemens fährt und die Leute da rausbringt oder so. Kann man ja alles machen. Kann man alles machen, ja? Genau. Aber jetzt ist billig gekauft, teuer bezahlt, muss man aber auch, da muss man Geld in die Hand nehmen, um das zu investieren. Ja, aber Jobticket gibt es ja, also viele öffentliche Betriebe haben ja Jobtickets und auch nicht öffentliche, nur das Jobticket braucht natürlich ein Angebot, was dann auch nutzbar ist. Ohne Frage. Ja. Es ist nicht nur damit gemacht, dass der Arbeitgeber sagen kann, hier ist deine Fahrkarte, ja, dann mach mal. Wenn die S-Bahn nicht fährt oder der Bus nicht kommt, ist dir überhaupt nicht geholfen. Oder wenn du irgendwie in Kaulsdorf wohnst, in die Stadt rein willst und morgens um 4 fährt halt noch nichts. Ja. Ja, und das Fahrrad aus Kaulsdorf zur, weiß ich nicht, Charité ist vielleicht auch ein bisschen weit, ne? Ja, zum Beispiel. Ja, es könnte aber die S-Bahn zum Beispiel durchfahren. Das wäre relativ simpel lösbar. Relativ simpel, natürlich auch eine Investition. Und man könnte zum Beispiel sagen, also das ist so, was mir so auffällt, ich bin halt ungefähr 2 Kilometer vom nächsten Bahnhof aufgewachsen. Auf dem Land, da steht immer das Auto vor der Tür. Und selbst wenn du eine Schachtel Zigaretten holen gegangen bist, die nur 500 Meter weit entfernt waren, bist du mit dem Auto gefahren, weil das da stand und weil du es gewohnt warst. Und heute sage ich halt auch, ich muss eigentlich bescheuert sein. Eigentlich hätte ich einfach nur immer mit dem Fahrrad zum Bahnhof fahren müssen. Da kannst du sogar im strömenden Regen noch mit so einem blöden Poncho die paar Minuten hältst du aus. Das kann man ja alles machen. Also das Problem ist, dass wir immer da hinkommen und sagen, ja, da wohnt der wohnt da draußen in Kaulsdorf. Wir gucken aber gar nicht, wie weit hat er denn eigentlich bis zu einer Haltestelle, wo das Angebot geschaffen werden müsste, damit der überhaupt kein Problem mehr hat. Ja, naja, gut, ist, aber da, dann müsste er da ja sein Fahrrad oder sein Auto hinstellen. Ja, natürlich. Ja, Fahrradparkhäuser und dieser ganze Kram. Also das ist, ja, und das ist eben teuer bezahlt. Nicht? Das ist tatsächlich teuer bezahlt. Ja. Wenn du Flächen schaffst, um eben die verschiedenen Mobilitätsformate intelligent miteinander zu vernetzen, sprich Park and Ride zum Beispiel oder Fahrradparkhaus und dieser ganze Kram, teuer bezahlt. Oder preiswert. Im Wortsinne. Ja, oder aber teuer bezahlt im ersten Moment, aber wenn du strategisch überlegst, langfristig, dann rechnet sich, geht sich das aus. Und wenn wir bei dem Beispiel bleiben, Kaulsdorf wohnen, Innenstadt arbeiten, wenn es in Kaulsdorf an der Hauptstraße oder der nächstgroßen Straße einen Bus gibt, der alle 10 Minuten fährt, der sauber ist, der schnell ist, der ordentlich ist, der trocken ist, wo ich weiß, der ist pünktlich, gibt es für mich keinen Grund, mich auf die B1 in Stau zu stellen, um da schon mit einem Nervenzusammenbruch da arbeiten. Wenn es den Bus gibt, der sauber ist und pünktlich ist. Exakt, aber da ist der Punkt, da musste halt der Arbeitgeber sich dann mit den der Stadt zusammensetzen, die müssen sich mit den Kommunen zusammensetzen und sagen, wir machen jetzt alle zusammen gemeinsam mal entwickeln. Das müsste sich die Stadtgesellschaft eigentlich dafür entscheiden. Aber das, meine Herren, ist natürlich diese Konjunktivdiskussion, nicht müsste, könnte, sollte, würde. Aber mit der lässt sich halt alles aushebeln, ne? Nur weil alle daran gewöhnt sind, dass sie jetzt ihre Autos vor der Tür haben. Was wir ja auch machen könnten, statt dass der Arbeitgeber sich hinsetzt, ist, dass wir als Stadtgesellschaft sagen, es ist uns das einfach wert, wir nehmen jetzt diese Kohle in die Hand, um eben diese Buslinie zu finanzieren, damit wir die Autos aus der Stadt rauskriegen, damit dein kleiner Sohn mit dem Fahrrad einfach durch die Gegend fahren kann. Und dass wir das nicht schaffen, überhaupt mal in diese Diskussion sinnvoll einzutreten. Diese Diskussion, die wir jetzt führen, die wird wurde auch schon zigfach so oder so ähnlich geführt. Das Ergebnis ist immer so oder so ähnlich. Das liegt daran, und da sind wir wieder bei dem Thema von eben, das liegt daran, dass das Auto immer noch viel zu stark emotional besetzt ist. Dass sobald du jemandem sagst, wir machen dir jetzt ein Busangebot und infolge dieses Busangebotes machen wir es für dich 10 Euro teuer pro Tag in die Stadt reinzufahren, denken zu viele Leute, die wollen mir was wegnehmen. Und du wirst immer eine Partei finden, die genau damit deine Stimme einfängt. Jetzt wird's und dann hast du, das ist es die ganze Zeit schon. Ja. Und damit hast du dann wieder das Problem, dass du es als Stadtgesellschaft nicht zu Ende diskutieren kannst, weil du in dem Moment, wo du sagst, Busfahren, super Idee, Stadt ohne Autos, super Idee. Du hast sehr viele super Einzelideen, aber dann kommt einer und sagt, aber ich halte es nicht für eine super Idee, dass du mich nicht Auto fahren lässt. Und den musst du einbinden in das Ding und schon weichst du deine eigentliche super Lösung auf und schon hast du diese Eierei, die wir haben. Und darum ist Politik ja überhaupt nur ein so unfassbar dickes Brett, dass du unfassbar lange gebohrt bekommst, nur weil du immer wieder Sachen reinholen muss. Auch eine Frage der Kommunikation. Wie du es verkaufst, wenn du sagst, die wollen uns, / mir, alles oder XY verbieten, Punkt, natürlich will das keiner. Ja. Aber wenn du sagst, ich will dir überhaupt gar nicht verbieten, ich mache dir einfach ein Angebot, was besser ist. Ja. Und dann ist es dir frei zu entscheiden, nimmst du A oder nimmst du B. B kostet Summe X, A hat für dich den und den Benefit, überlegst du. Aber erkennst du, ob das Angebot besser ist, wenn du emotional viel zu sehr an deinem bisherigen Leben Du kannst doch aber dein bisheriges Leben, was dein Auto ist, weiterhin emotional leben, dass du sagst, und sonntags fahre ich einfach schön raus in die Stadt. Ich glaube nicht, dass ein einziger Autofahrender Mensch... Einen Schritt weiter, einen zivilisatorischen Schritt weiter. Ich glaube nicht, dass ein einziger autofahrender Mensch sagt... Und weil ich so einen großen Spaß dran habe, weil ich so viel Spaß dran habe, stelle ich mich gerne in Stau. Niemand. Das meine ich auch nicht mit emotionaler Bindung. Das meine ich nicht mit emotionaler Bindung, sondern tatsächlich emotionale Bindung insofern als, das ist halt so, das ist deine Comfortzone, das ist der Teil in deinem Leben, deines Verhaltens, über das du überhaupt nicht weiter nachdenkst, sondern das machst du, weil du es immer gemacht hast. Weil es schon immer so war, Und du begründest das auch gar nicht vor dir, also es ist auch kein Vorwurf, sondern der Mensch, der tickt halt so. Gibt es bestimmt, Holger, aber wenigstens in den Metropolenregionen ist die Diskussion ja so virulent, die wir jetzt gerade führen, also jeder wahrscheinlich dieses Thema wenigstens schon mal angerissen hat für sich selbst. Glaubst du wirklich, dass intelligente Menschen so von ihren Emotionen überwältigt werden im Mobilitätszusammenhang, dass sie sagen, auf keinen Fall? Wenn sie das nicht würden, würde es kein Werbefernsehen geben. Sehr schönes Beispiel. Ja, solange, wir hatten das Thema mit der Wirtschaftsmacht der Autoindustrie, solange damit natürlich auch ein Umsatz generiert wird ohne Ende. Und was du sagst, Kommunikation. Solange Autos einfach nur produziert werden, um Arbeitsplätze zu erhalten, egal wie viele Golfs auf irgendeiner Halde stehen, die nie verkauft werden, nur um die Umsatzzahlen zu halten. Wie viele sind das? Sowas weiß man nicht. Golfs werden alle verkauft. Kann das keiner? Da gibt es keine Halde im Augenblick. Wow. Warum gibt es keine Halde im Augenblick? Naja, also selbst wenn es vom deutschen Markt aus betrachtet eine Halde gäbe, würden die dann eben in andere internationale Märkte verkauft werden. Die werden alle verkauft. Es wird kein einziges Auto gebaut, was nicht verkauft wird. Dann wäre die Autoindustrie ja schön doof, wenn die einfach auf Halde produzieren würde. Also das ist wirklich Quatsch. Ja. Und im Augenblick hast du Lieferzeit. Jetzt gerade. Wir reden jetzt vom Spätsommer 2021. Da sind also Lieferzeiten bis zu einem Jahr. Also das sind, ja, weil die Chips alle für die Impfung drauf sind. Warum auch immer. Nicht? Also wir haben im Augenblick Lieferzeiten. Das bedeutet, die Nachfrage ist höher als die Leistungsfähigkeit. Aber solange das so ist und solange ein Auto so ein sehr nachgefragter Konsumartikel ist, der mit Lifestyle und allem verbunden ist, wird sich da an der grundsätzlichen Geschichte auch nichts ändern, weil natürlich immer an dieser Schraube Freiheit durch Autofahren und so, weil du da immer drehen kannst und sagen kannst, willst du den stinkenden Bus oder willst du in ein schönes neues Auto einsteigen? Sagt jeder, mein schönes neues Auto. Wenn der Bus aber nicht stinkt, vielleicht ist es ja noch so. Wenn der Bus nach einem neuen Auto riecht. Aha. Na, es gibt so Geruch, ne? Neue Autospray. Genau. Ja. So ein Wunderbäumchen, New Car. New Car Smell. Ich habe eins, das heißt Real Wild Child. Ja. Meine Herren, wir machen jetzt hier einen Punkt. Jakob, vielen Dank fürs Kommen. Ich danke sehr für die Einladung, war sehr unterhaltsam. Ja, vor allen Dingen waren es neue Aspekte, die hier bei uns beiden wahrscheinlich erst nach zähem Nachdenken aufgetreten werden. Andreas Gessler, danke dir auch. Mach's gut, Holger, ciao. Das war der Omnibus. Vielen Dank fürs Mitfahren. Wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterhin fährt, lasst uns gerne ein bisschen Geld da. Das geht auf verschiedenen Wegen, zum Beispiel per PayPal, Steady oder Patreon. Und wer uns dort abonniert, kann sogar bei gelegentlichen Sonderfahrten mit dabei sein. Die Kasse findet ihr auf omnibus.fm.